We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv? Es, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft nur Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Everyday Normal Guys, tja, das müssen wir von uns leider auch behaupten. Wir sind auch nur Everyday Normal Guys, die auch mal Fuck sagen, wenn sie sich richtig ärgern, in dem Bewusstsein aber, dass das nicht alle Menschen so cool finden. Und vor allem ist das halt auch irgendwie eine Satire und deshalb glaube ich, also einfach weil es halt diesen Hip-Hop-Stil auf die Schippe nimmt, ist es gerechtfertigt, aber wir wollen es trotzdem kurz problematisieren so. Wenn ihr irgendwas problematisieren wollt von Songs, die euch musikalisch oder eben inhaltlich nicht so gut gefallen, ruft an, schreibt uns, was auch immer. Vielleicht könnt ihr was vorschlagen, was ihr hören wollt. Wir haben gerade schon darüber philosophiert, dass es natürlich eigentlich ja sogar anonymer ist, wenn bei uns hier die Telefonlampe blinkt und ihr ins Studio gestellt werdet, als wenn ihr was bei Facebook postet. Das solltet ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wie auch immer, wir haben heute, auch wenn alles relativ spontan abläuft, doch noch ein kleines Highlight für euch. Und zwar erleben wir jeden Donnerstag, wenn wir Sendung machen, gibt es hier im Radiohaus irgendwie eine Musikergruppe, ja, sind doch alles Musiker, die irgendwie mit Cajon und Gitarre und Gesang irgendwie ganz nette, naja, sagen wir mal, weitestgehend lateinamerikanische Musik machen. Mit denen habe ich gerade mal gesprochen und habe sie gefragt, ob sie nicht Bock haben, was im Studio zu spielen. Und sie sagten ja, denn sie haben, dazu werden sie nachher bestimmt noch was erzählen, am Wochenende, am Samstag in der Cafete sogar ein Konzert. Vielleicht wollt ihr dann da mal hingehen, wenn euch das gefällt, aber das können wir nachher noch bequatschen. Und gleichzeitig wollen wir mit ihnen auch nochmal bequatschen, auch dazu haben wir einen Anlass, der 11. September ist ja nicht so lange her und wie ihr wisst, gibt es da mindestens zwei 11. September, die da in der Weltgeschichte eine Rolle spielen. Das war der 2001 in den USA. Aber, und um den soll es vielleicht heute mehr gehen, auch der 1973 in Chile. Vor 40 Jahren gab es da den Putsch. Und genau das wollen wir eben nicht nur nachher mit den Musikern Musik untermalen, sondern gern auch mit ihnen und mit euch diskutieren. Jetzt aber erstmal wieder andere Musik. Die Überleitung fällt ein bisschen schwer. Wir hören jetzt Chumbawamba mit Time Bomb. Denkt euch was, wer hier tickt und wer hier bombt. Da sind wir wieder. Gehört habt ihr gerade? Electronic Supersonic von Slad. Was ich euch sehr empfehlen kann, auch mal das YouTube-Video oder auf einer anderen vergleichbaren Plattform das Video ranzugucken. Wir haben gerade sehr gelacht. Und zwar, also ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass es die Sprache eher retrospektiv ist und also es ist einfach verrückt und dieses Video ist 80er Jahre Rave Optik und also ja, lohnt sich einfach. Ja, das wäre. Es gibt auch tatsächlich, was uns sehr freut, mittlerweile schon die ersten Reaktionen. Leider bisher, wir können auch nicht immer alle Kanäle gleichzeitig bedienen, muss ich dazu sagen. Eher gerade über privates Messaging, nennen wir es mal. Und auf Facebook ist es semi-privat, aber das auf Facebook muss man dazu sagen, ist es immer semi-privat und leider auch noch dazu eine traurige Nachricht, nämlich dass das Lied, was es sich gerade gewünscht wurde, gar nicht gibt. Jetzt gucken wir mal, was wir machen. Zusätzlich werden wir gerade mit so Smileys bombardiert, aber nicht irgendwelche Smileys, sondern Smileys, ich glaube, aus dem Film I, unverbesserlich 2. Oder eins, oder keine Ahnung. Das sind so kleine, süße Viecher. Ja, bevor wir jetzt aber aufhören, zu viel Schleichwerbung zu machen. Also, ja. Wir werden halt hier gerade mit übelsten Bildern getrollt, die echt unterhaltsam sind. Aber wir können halt leider euch wenig präsentieren. Es sind auf jeden Fall so kleine, süße Viecher. Ich glaube, so viel kann man sagen, ohne den Film hochzuloben. Mit ganz unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Mal traurig, mal glücklich, mal verliebt und mal mit einer Planschente badend. Ob wir so unverbesserlich sind oder die Person, die das geschickt hat oder ihr alle, das wird für immer ein Rätsel bleiben. Wir machen, wie versprochen, erstmal weiter. Ah. Mit Musik, wobei ich gerade lese von der Userin, die sich das gewünscht hat, dass es gar kein Lied ist, was sie sich eigentlich wünschte, nämlich wie sich, sie hatte geschrieben, sie wünscht sich, CDU geht mit AfD baden. Das wäre ihr Wunschkonzert. Ja, und wir haben scheinbar jetzt begriffen, dass es eine Metapher war. Ja! Und entschuldigen uns hiermit aller Form. Na, dann können wir auch darüber reden. Und du suchst in der Zeit nochmal einen schönen Song raus, der vielleicht dazu passt. Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt auch irgendwas Satirisches über die CDU, ob es über die AfD schon was gibt. Ich habe auch gehört, die Partei, diese Komikpartei, können wir auch gerne drüber reden. Ich glaube, es sind einige Vertreter in Marburg. Hat gerade so eine Schulhof-CD rausgebracht, in Anlehnung an diverse Schulhof-CDs, vor allem von rechten Parteien. Und die soll es auch online geben. Vielleicht finden wir da was Passendes. Naja, wir haben ja öfter schon mal über die AfD gesprochen in unserer Sendung oder so richtig intensiv in der vorletzten Sendung. Das letzte Mal war eher im Best-of und davor eher aktuell. Da gibt es ja auch schon eine Hochschulgruppe von und die ist auch in Marburg zumindest, wenn ich so die Plakate sehe, gerade relativ aktiv. Wir gucken gerade über passende Songs. Marius guckt mal in Ruhe, vielleicht. Ja, das sieht eher schlecht aus. Wir gucken einfach mal nicht ganz in Ruhe. Ich glaube, Bela B. hat tatsächlich auch einen Song gemacht für diese CD. Vielleicht guckst du mal nach Bela B. Zeit oder so heißt der. Wir waren aber bei der AfD. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei von der übelsten Sorte. Ich glaube, das muss ich hier niemandem erzählen. Pünktlich zu dieser Ansage wird uns bei YouTube auch gerade, wurde uns gerade eine Werbung der AfD eingeblendet. Mut zur Wahrheit, haben sie gesagt. Ja, können wir vielleicht kurz offen die Wahrheit aussagen, so scheiß Rassisten können wir da ja nichts mit anfangen. Und so ähnlich phrasenhaft bewegen sie sich ja in all ihren Slogans. Das ist so ein bisschen à la Gauck, würde ich sagen. Hm. Eine Phrase leerer als die andere, damit alle Menschen, die sich diese Plakate angucken, genau das reinlegen können, was ihnen gerade am wichtigsten ist. Das ist ja, wenn ich ehrlich bin, auch so ein bisschen das Konzept unserer Sendung, aber ich hoffe, wir treffen da eher euren Nerv und achten nicht nur auf unseren. Von daher probieren wir es jetzt mal mit einem Song. Die Userin kann ja dann einmal rückmelden, was sie von dem Song so hält. Deutschland ist ein Athlet von den Schlagzeilen. Chronisch krank bist, wie ärgerlich. Shit, das ist nicht gut. Such dir den billigsten Platz und jubel den Gewinnern zu. Schau dir diesen Deutschland an, er ist so muskulös. Alle schauen ihn an, er ist der Held in jeder Diskothek. Doch er will nicht tanzen, er geht zum Sportplatz und trainiert unglaublich effektiv dank seiner Mordskraft. Er ist ein Athlet und er ist so bescheiden, er ist ein Asket. Er braucht kein Hartz IV und er braucht keine Stütze, nur seine Beine und seine Nation in seinem Rücken. Es ist jeden Tag Olympia. Doch dabei sein ist nix, also zeig, wie du schwitzt mit nem eisernen Willen und bescheiden wie nie. So erreichst du das Ziel, Deutschland greift nach dem Sieg. Hey! Dieser Deutschland ist ein Mordskerl, niemals geht er rückwärts, immer nur vorwärts, ey. Und er setzt sich jetzt ein Ziel, das wird durchgesetzt, das ist definitiv, ey. Dieser Deutschland ist ein Mordskerl, niemals geht er rückwärts, immer nur vorwärts, ey. Und er setzt sich jetzt ein Ziel, das wird durchgesetzt, das ist definitiv, ey. Du siehst nix, fühlst nix, hörst nix, abgesehen davon, dass du sozial völlig gestört bist. Nicht gut, Blamage setzt sich in die hinteren Ränge, grüll laut sein Namen. Ein Kreuz wie ein Schrank, Deutschland läuft an, neue Ziele braucht das Land und er steuert sie an. Er will gewinnen und wieder einer von den Großen sein und sein Wille ist bekannt, keine Modeerscheinung, ey. Denn er macht Kinder und Karriere und darauf ist er stolz, es ist ihm eine Ehre. Ein aufrechter Steuerzahler aus Hoyerswerda findet es nicht gut, wenn die Regeln erneuert werden. Er will Spielführer sein, alles wieder wie früher sein. Alle Spieler der Nation will er wieder vereinen. Er ist groß und stark, Verantwortung sich bewusst und so verteidigt er, wenn's sein muss, seinen Titel bis zum Hindukusch, ey.